Die deutsche Ideologie-Studiengruppe von Barcelona in Spanien wurde jüngst gebildet. Zum Leiter der Gruppe wurde der Sekretär der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, Sebastian González, gewählt.